Erst als Jesus den Tempel verließ und weiterging, kamen seine Jünger zu ihm, um ihm die Gebäude des Tempels zu zeigen. Zweiter Jesus antwortete ihnen, seht ihr das alles? Ich versichere euch, kein Stein wird auf dem anderen bleiben, sondern alles wird zerstört werden. Dritter als Jesus auf dem Ölberg saß, kamen die Jünger allein zu ihm und fragten, sag uns, wann wird das geschehen? Und was ist das Zeichen deiner Ankunft und des Endes der Welt? Vierter Jesus antwortete ihnen, passt auf, dass euch niemand in die Irre führt. Fünfter denn viele werden in meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele Menschen täuschen. Sechster ihr werdet von Kriegen und Gerüchten über Kriege hören, aber lasst euch nicht erschrecken, denn das muss geschehen, doch das ist noch nicht das Ende. Siebter ein Volk wird sich gegen ein anderes Volk erheben und ein Reich gegen ein anderes Reich. Es wird auch Hungersnöte und Erdbeben an verschiedenen Orten geben. Achter all das ist jedoch erst der Anfang der großen Schwierigkeiten. Neunter danach wird man euch verfolgen und töten, und ihr werdet wegen meines Namens von allen Völkern gehasst werden. Zehnter zu dieser Zeit werden viele Menschen ihren Glauben verlieren, einander verraten und sich gegenseitig hassen. Elfter viele falsche Propheten werden auftreten und viele Menschen in die Irre führen. Zwölfter weil die Gesetzlosigkeit zunehmen wird, wird die Liebe bei den meisten Menschen abkühlen. Dreizehnter wer aber bis zum Ende standhaft bleibt, der wird gerettet werden. Vierzehnter dieses Evangelium vom Reich Gottes wird in der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker davon hören, und erst danach wird das Ende kommen. Fünfzehnter wenn ihr also den Gräuel der Verwüstung, von dem der Prophet Daniel gesprochen hat, an heiliger Stätte stehen seht, dann versteht, was gemeint ist. 16. Dann sollen die Menschen in Judäa in die Berge fliehen. 17. Wer sich auf dem Dach befindet, soll nicht hinuntergehen, um seine Sachen aus dem Haus zu holen. 18. Und wer auf dem Feld ist, soll nicht zurückkehren, um seinen Mantel zu holen. 19. Es wird schlimm sein für schwangere Frauen und für Mütter mit kleinen Kindern in jenen Tagen. 20. Betet aber, dass eure Flucht nicht im Winter oder an einem Sabbat stattfindet. 21. Denn dann wird eine große Notzeit kommen, wie es sie seit Beginn der Welt bis jetzt noch nie gegeben hat und auch nie wieder geben wird. 22. Wenn diese Tage nicht verkürzt würden, würde niemand überleben. Aber wegen der Auserwählten werden diese Tage verkürzt werden. 23. Wenn euch dann jemand sagt, seht, hier ist der Christus oder dort ist er, dann glaubt es nicht. 24. Denn falsche Christusse und falsche Propheten werden auftreten und große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, sogar die Auserwählten zu täuschen. 25. Ich habe es euch im Voraus gesagt. 26. Wenn sie euch also sagen, seht, er ist in der Wüste, dann geht nicht hinaus. Oder wenn sie sagen, er ist in den geheimen Räumen, dann glaubt es nicht. 27. Denn wie der Blitz im Osten aufleuchtet und bis in den Westen sichtbar ist, so wird die Ankunft des Menschensohnes sein. 28. Wo ein Kadaver liegt, dort versammeln sich die Geier. 29. Sofort nach der Notzeit jener Tage wird die Sonne dunkel werden, der Mond wird nicht mehr leuchten, die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. 30. Danach wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Dann werden alle Völker der Erde klagen, weil sie den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken des Himmels kommen sehen werden. 31. Er wird seine Engel mit lautem Posaunenschall aussenden, und sie werden seine Auserwählten von allen vier Himmelsrichtungen, vom einen Ende des Himmels bis zum anderen, versammeln. 32. Lernt ein Gleichnis vom Feigenbaum, wenn seine Zweige weich werden und Blätter treiben, dann wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. 33. Genauso sollt ihr, wenn ihr all diese Dinge seht, wissen, dass er nahe ist, direkt vor der Tür. 34. Ich versichere euch, diese Generation wird nicht vergehen, bis all das geschehen ist. 35. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden niemals vergehen. 36. Doch niemand weiß, wann dieser Tag oder diese Stunde sein wird, weder die Engel im Himmel noch der Sohn, sondern nur der Vater allein. 37. Denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Ankunft des Menschensohnes sein. 38. Denn in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken die Menschen, heirateten und wurden verheiratet, bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging. 39. Sie merkten nichts, bis die Sintflut kam und sie alle wegriss. Genauso wird es auch bei der Ankunft des Menschensohnes sein. 40. Dann werden zwei Männer auf dem Feld sein, der eine wird mitgenommen, der andere zurückgelassen. 41. Zwei Frauen werden an der Mühle mahlen, die eine wird mitgenommen, die andere zurückgelassen. 42. Seid also wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. 43. Bedenkt dies, wenn der Hausherr wüsste, wann der Dieb kommt, würde er wach bleiben und nicht zulassen, dass sein Haus ausgeraubt wird. 44. Deshalb seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn wird zu einer Stunde kommen, in der ihr es nicht erwartet. 45. Wer ist also der treue und kluge Diener, den sein Herr über seine Hausgemeinschaft eingesetzt hat, damit er ihnen zur rechten Zeit Essen gibt? 46. Glücklich ist der Diener, den sein Herr bei seiner Rückkehr so handelnd vorfindet. 47. Ich versichere euch, er wird ihn über seinen gesamten Besitz einsetzen. 48. Wenn aber ein böser Diener in seinem Herzen denkt, mein Herr kommt noch nicht, 49. und anfängt, seine Mitdiener zu schlagen, und mit Betrunkenen isst und trinkt, 50. dann wird der Herr dieses Dieners an einem Tag kommen, an dem er es nicht erwartet, 51. und zu einer Stunde, die er nicht kennt. Er wird ihn hart bestrafen und ihm seinen Platz bei den Heuchlern zuweisen, wo es Heulen und Zähneknirschen geben wird.